mir meiner. Ahmed muss nach Hause, Ahmed muss nach Hause. Komm mit mir, Chef, nix mehr klar. Ahmed muss nach Hause, Ahmed muss nach Hause. Arbeit für Ahmed ist rar. Alles Formel angebracht, Autoarbeit wart über Nacht. Nur gut Freund Ahmed gedacht, Ausländerschalter, Fräulein hat gelacht. Weil ich sage zu Chef, Menschen geben immer nur Fußtritte. Ich sage Chef, das ist kein soziales Klima. Ahmed überhaupt nicht leicht, Ausländer nur Arbeit macht. Ahmed sei nur arme Knecht, Ausländerschalter, Fräulein, nix gerecht. Immer nur Fußtritte, ich sage zu Chef, das ist kein soziales Klima. Aber Chef, so guter Mann, Chef sagt Ahmed, du arbeitest jetzt ohne Steuerkarte, du ohne Sozialversicherung, alles zu schwarz machen, dann du bleiben hier. Und Chef so gut sein, Ahmed jetzt bleiben hier. Alle Mann, ja sehr gut. Ahmed muss nach Hause. Familie kommen jetzt ja auch noch. Ahmed muss nicht nach Hause. Ahmed bekommen 3 Mark 50 Stunden so. Ahmed muss nicht nach Hause. Chef ist so sozialer Mann. Ahmed muss nicht nach Hause. Bruder auch schon für Chef arbeiten. Ahmed muss nicht nach Hause. Kinder arbeiten für Küche für Chef. Ahmed muss nicht nach Hause. Wir arbeiten sehr gut für Türkisch, Mann. Ahmed muss nicht nach Hause. Frau von Ahmed immer für Chef sauber machen. Ahmed muss nicht nach Hause. Ahmed muss sehr fleißig sein, weil sonst wenn nichts fleißig, dann komm in Pakistani. Aber Ahmed soll viel Geld sparen.